30 Minuten Nonstop Marabu. Auf Radio Marabu. Der Dirk Michaelis Sendung, das Special zum aktuellen Album mit ihm in dieser Stunde. Dirk Michaelis war in den 80er Jahren der Frontmann von Karussell und die Band gibt es heute noch. Ein aktuelles Stück haben wir gerade gehört für die Stadt Leipzig, meine Stadt. Jetzt aber Klassiker aus den Jahren 77 bis 81, chronologisch hier sind Karussell. Heute ging mir alles schief, doch ich will mich nicht beugen, Mann. Alte Schlösser, stolze Burgen, hielten sie nicht stand, dem ersten Sturm, der sie geprüft, brach mir meine Welt zusammen, und gebrochen war mein Mut. Manchmal rinnt der Sand, den ich festhalten möchte, noch mit meiner Hand. dass sie sich nicht im Sand verliert. Ja, ich will, ja, ich will. Ja, ich will etwas tun, was schwerer noch wiegt, als dass es schon im ersten Sturm war mein. Ich formte Häuser, ganze Städte, doch sie stürzten ein, wie jedes Glück auf Sand gebaut. Und das will ich nie vergessen.

klar. Jeden Tag, es bimmelt die Bahn, da wo ich sie an und am Nebeltag, Nebeltag, die Häuser sehen aus wie nie ein Zuhause und am Nebeltag, das Brillenglas, das der Atem beschlägt, Pupillen noch von der Sehnsucht bewegt, ein bisschen Wärme vielleicht, schon möglich, dass uns das reicht. Ich bin da. Vertrauen. Ein meine Heimat kennen. Und die Heimat kennt mich wieder, wenn ich wachs wie eine Winde hoch an ihren Türmen. Wenn es eine Liebe gibt und ein stilles Bett im Fliede, wenn ich fahr die vollen Segel in den Lebensstürmen, wenn ich allzeit Jahreszeiten mit Cat Henschelmann. My mama daddy there's whiskey in the jar. What shooting do do do do. Quack for my daddy there's whiskey in the jar. Hier ist Cat Henschelmann und ihr hört Radio Marabu. Stimme und Geige durch die Jahreszeiten mit Cat Henschelmann auf Radio Marabu. Lord Litter für Radio Marabu 2020. Die Sommershow. Genius, die neue CD Man on the Sea. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Radio Marabu. Flieg nach Hawaii. Wir sind auch dabei. Flieg nach Tel Aviv. Zum Bimbi Malta. Sommerradio Marabu. Stops Alternative News Radio Marabu. So, ich rede einfach. Ja, mir gehören, das kennt wahrscheinlich jeder, ich möchte mir gehören. Das ist ein Wunsch, den, glaube ich, jeder nach einem erfüllten Tag sich zuflüstert. Und deshalb haben wir diesen passenden Song dazu geschrieben. Und es ist der Opener des neuen Albums. Ob das leicht zu machen wär, wie der Mars und das Meer auf die eigene Stimme hören. Mir gehören. Ich möchte mir gehören, einmal ganz in mir selber ruhen. Es soll mich einmal niemand stören, den eigenen Herzgesang zu hören. Mir gehören. Ich möchte mir gehören, und das mal nicht in Frage stellen, für eine kleine Ewigkeit und kein falsches Wort darf stören. Mir gehören. Gewitter, das sagt eigentlich alles. Wer kennt's nicht, dass es nachts losbrummelt und dann sind auch die Gedanken zu einem Nachtgewitter geworden. Und das ist doch ganz schön, wenn man dann mit seinem Partner in die Löffelchenposition gehen kann. Wer weiß, was da noch draus wird. Nachtgewitter und ich kann nicht schlafen. Früher schlug ich da die Fenster zu. Neben mir hör ich dich leise atmen. Zwischen mir und dem Gewitter liegst du. Nachtgewitter, von weitem hör ich Züge. Warmer Anflug, Fernweh kommt dazu. Neben mir hör ich dich leise atmen. Zwischen mir und all dem Fernweh liegst du. Zwischen mir und all dem Fernweh bist du. Und du wirst sein, die mich in die Arme nimmt, wenn ringsrum scheinbar nichts mehr stimmt. Du holst mich rein in dein Versteck. Und bitte, wenn es geht, schick mich so bald nicht wieder. Licht huscht durch das Zimmer. Und ich frag mich, was ich morgen tu. Wie lang leb ich, für wen, wozu? Zwischen mir und all den Fragen liegst du. Zwischen mir und all den Fragen bist du. Und du wirst sein, wenn große Sorge auf mich fällt. Zu viele Ängste schürt die Welt. Du holst mich rein in dein Versteck. Und bitte, wenn es geht, schick mich so bald nicht wieder weg. Einen von der Erde hebt. Dieses Lied ist ganz speziell für meinen lieben Freund Thomas Maser, der viel zu früh an Krebs gestorben ist, und inzwischen ist es ja eine traurige Gewissheit, dass auch einige Leute nachgerückt sind. Mein lieber Freund Beethoven, der bei mir Keyboard spielte und bei Rockhaus, und wie man ja sieht, unersetzbar ist. Rockhaus spielt seitdem ohne Keyboard. Und ich auch. Ja, sind alle hiermit gegrüßt, die wir vermissen, aber trotzdem in unseren Herzen tragen und Musik mit ihnen machen. Ich hätte dich gern erlebt, mein Freund, wie du als alter Kerl gewesen wärst. Wird nie sein, weil du so jung, zu jung durch fremde Wolken fährst. Du warst ein Kumpel, stur und treu. Du wusstest, wie ein Lied entsteht. Und wir machten, machten, machten Gewohntes neu. Wenn's einen von der Erde hebt, und er hat noch kaum gelebt. Sein Hufschlag wie ein junges Pferd. Mich hat ein Ende hart belehrt, weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Lehre? Wohin? Weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Lehre? Das hast du nicht gewollt, mein Freund. Das Leben galt zuerst. Doch als ob du noch bei uns wärst, denke ich manchmal, dass du mich hörst. Doch als ob du noch bei uns wärst, denke ich manchmal, dass du mich hörst. Wenn's einen von der Erde hebt, und er hat noch kaum gelebt. Kann's sein, dass man ihn mit sich trägt? Mich hat ein Ende sehr bewegt, weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Leere? Wohin? Weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Leere? Mit der Leere. Noch kaum gelebt. Sein Hufschlag wie ein junges Pferd. Mich hat ein Ende hart belehrt, weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Leere? Wohin? Weil ich doch aber mitten im Leben bin. Wohin mit der Leere? Wohin mit der Leere? Klang der Stille ist für mich ein Song, der schon sehr, sehr lange im Övre ist. Und ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, warum der immer irgendwie übrig blieb. Er war mir zu wichtig, um ihn einfach irgendwie aufzunehmen. Und diese Fassung jetzt mit Orchester und Piano, das ist für mich, glaube ich, die angemessenste Version. Also zumindest für so einen Tonträger, wie der hier jetzt vorliegt. Klang der Stille, einen tollen Text von Michael Sellin. Seinem Gesicht mürrischer Stolz, gepaart mit dem Blick eines Falken. Bewegungen biegsam wie Weidenholz, doch die Jugend ist längst am Erkalten. Kein Dorf der Welt liebt Fremde, doch er, der Mann aus dem Haus auf den Klippen, nahm lächelnd wie einer von ihnen Platz, kein Wort zu viel auf den Lippen. Kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Das Ohr nur dem Wind so geneigt, kein Wort zu viel, nur Klang der Stille. Das Haus ist sauber. Die Einrichtung karg, eine Katze, ein Hund, eine Frau. Das Leben in Armut hält alle auf Trab. Man munkelt im Dorfe und weiß nichts genau. Ob Sommer, ob Winter, er badet im Meer. So zeigt er dem Morgen die Zähne. Dann läuft er brüllend vom Strand zum Haus. Ein Raubtier mit wehender Mähne. Kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Das Ohr nur dem Wind zugeneigt, kein Wort zu viel, nur Klang der Stille. Musik. Ich fragte ihn einst, wie kommt man so klar? Er zeigte mir nur seine Pranken. Ich hacke gern Holz, steh einfach nur da und mach mir so meine Gedanken. Ich schwör euch, ich seh den Stapel noch heute, sorgsam gehackt und gerichtet. Und in jedem Scheit eine verklungene Geschichte. Eine verklungene Geschichte. Kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Das Ohr nur dem Wind zugeneigt, kein Wort zu viel. Kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Kein Wort zu viel. Das Ohr nur dem Wind zugeneigt, kein Wort zu viel. Nur Klang. Zu dem Schlaflied brauchen wir ja nicht viel sagen. Das Abendlied, der Mond ist aufgegangen, toll arrangiert von Jan Lehmann und ja, von mir natürlich ein Herzenswunsch, weil ich habe ein kleines Kind und das freut sich immer über diesen Song. Und vor allen Dingen freuen wir uns dann beide darüber, dass die Erwachsenen dann immer so erstmal einen kurzen Schlucken kriegen, weil es im Rhythmus dann doch etwas anspruchsvoller ist, aber die grandiose Klarinette, also mehr geht eigentlich kaum. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweigend. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so still? Dämmerunghöhle, so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen soll. Ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ja, naja, das letzte, das ist ja so eine Art Outro und ich weiß gar nicht, ob das radiotauglich ist. Vielleicht macht's Radio Marabu dann trotzdem. Es ist eigentlich was für Kopfhörer und zum Dahinschweben. Aber ich liebe dieses Feeling und diese Situation. Und ich mag einfach sowas und deshalb mache ich's halt. Viel Spaß mit dem neuen Album oder wie soll ich sagen, Spaß, ja, Genuss, ich sage Genuss. Also Kopfhörer auf und mir gehören rein, Teil 1 ist ja halt die Ballateskerin-Nummer und ich freue mich auf Teil 2 und darauf, dass ihr Stammhörer bleibt von Radio Marabu und wir natürlich voneinander hören werden. Tschüss, das war Dirk Michaelis. zwei Stunden Dirk Michaelis auf Radio Marabu. Ich hoffe, ihr fühltet euch gut unterhalten. Hier sind noch die Beatles mit Here, There and Everywhere. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the watching their eyes and hoping I'm all